Der Kaiser hat sich inzwischen in Bologna mit Papst Clemens VII. Versöhnt und am 24. Februar 1530, umgeben von 3000 Landsknechten mit seiner Gemahlin Isabella von Portugal, die Kaiserkrönung und 2 Tage vorher die Krönung mit der eisernen Krone erhalten. Dann geht er nach Augsburg zum Reichstag, wo die Religionsfragen, die Türkengefahr und die Wahl seines Bruders Ferdinand zum römischen König behandelt werden sollen. Karl ist jetzt durchaus selbstständig geworden, sein Auftreten ist diplomatisch abgewogen, er gibt seine eigenen Ansichten nicht preis, scheint aber versöhnlich zu sein. Die Protestanten wünschen eine Verständigung, auch Luther, besonders aber Melanchthon. Das dem Kaiser auf dem Reichstag überreichte, von Melanchthon ausgearbeitete Augsburger Bekenntnis weist unter 28 Artikeln nur 7 von der katholischen Lehre abweichende auf. Man lehnt die Zwinglianer und Schwarmgeister ab, die eine eigene Konfession, die Tetrapolitana, verfassen, die von Straßburg, Memmingen, Lindau und Konstanz unterzeichnet wird. Der Kaiser aber nimmt sie gar nicht an. Für die Augustaner, das Augsburger Bekenntnis, fordert er ein Gegengutachten der Katholiken. Als dieses, die Konfutation, eingereicht wird, erklärt der Kaiser das Augsburger Bekenntnis für widerlegt und verlangt die Unterwerfung. Trotz des großen Entgegenkommens Melanchthons, der schließlich sogar die Bischofsgewalt anerkennen will, wird an dem Wormser Edikt festgehalten. Nach Abreise des Kurfürsten von Sachsen und vor ihm schon des Landgrafen von Hessen beschließt die katholische Mehrheit Bann, Reichsacht und Verfolgung durch das Reichskammergericht für jeden, der nicht bis Mitte April umkehrt. Die Evangelischen sehen, dass jetzt jede Verständigung unmöglich ist. Schließen sie sich nicht zusammen, dann werden die Räder über sie hinweggehen. Auch Luther und sein Kreis erklären nun den Widerstand gegen den Kaiser für erlaubt. In Schmalkalden schließen sich am 31. Dezember 1530 Johann von Sachsen, Philipp von Hessen, der Braunschweig-Lüneburger, der Anhalter, der Graf von Mansfeld und 24 Reichsstädte zusammen. Nürnberg hält sich fern. Am 27. Februar 1531 wird die Bundesurkunde besiegelt. Bald treten auch norddeutsche Städte wie Braunschweig und Lübeck in den Bund ein. Das Ende des Jahres bringt eine Bundeskriegsverfassung. Bei einem Krieg in Oberdeutschland soll der Landgraf, bei einem solchen in Westfalen und Sachsen der Kurfürst die Hauptmannschaft führen. Kriegshilfe wird bei einem Angriff katholischer Fürsten geleistet. Die Bundesgenossen werden gegen eine Wahl Ferdinands zum römischen König gemeinsam Protest einlegen. Trotz des Schmalkaldischen Bundes aber ist dieser am 5. Jänner 1531 zum König gewählt worden. Aus Eifersucht gegen die Macht der Habsburger nähern sich die Bayern dem Schmalkaldischen Bunde. Indessen hat Zwingli seinen Heldentod gefunden und die süddeutschen Städte suchen, soweit dies noch nicht geschehen, den Anschluss an die Schmalkaldener. Zwinglis Ziel war die Reformierung und zugleich politische Erneuerung der gesamten Schweiz. Das Übergewicht der alten 5 Orte will er gebrochen sehen. Durch eine Lebensmittelsperre sollen sie eingeschüchtert werden. Diese aber entschließen sich zum Losschlagen und werfen sich mit 8000 Mann von Zug aus gegen Kappel, wo 2000 Zürcher unter Hauptmann Gödli halten. Auf dessen eiligen Hilferuf erscheinen aber nur 700 Zürcher, darunter der tapfere Zwingli, der am 11. Oktober 1531 als mutiger Kämpfer für seine Sache fällt. Die Reformierten sind unterlegen. Sie behalten wohl ihre Religion, doch soll in den Gemeinden, die den Kantonen gemeinsam gehören, den Reformierten die Rückkehr zum alten Bekenntnis offenstehen. So feiert die Gegenreformation in Glarus und im Aargau die ersten Triumphe. Die Zwinglianer vereinigen 1536 die 4 Staatskirchen von Zürich, Bern, Basel und Schaffhausen zur ersten helvetischen Konfession. Im evangelischen Süden des Reiches gewinnen die Lutheraner allmählich die Oberhand. so ist eine neue Abtrennung der Schweiz von Oberdeutschland erfolgt. Sachsen und Hessen verständigen sich im Kloster Scheiern am 26. Mai 1532 mit dem französischen König Franz I. zum Schutz der deutschen Libertät, woran sich auch Bayern beteiligt. Fürstenegoismus, der nicht mehr vor Reichsverrat zurückscheut, und Religionspolitik verstricken sich ineinander. Auf den Habsburgern aber lastet die Sorge um Ungarn schwer. Es gelang 1530 nicht, Ofen zurückzunehmen. Sultan Soliman verlangt die Unterwerfung und lehnt eine Verständigung ab. Da er mit 200.000 Mann einen neuen Heereszug zu unternehmen droht, rät Ferdinand seinem Bruder zum Einlenken gegen die Lutheraner. Der Kaiser verfügt bereits im Sommer 1531 die Einstellung der gegen die Neugläubigen wegen Kirchengütern beim Reichskammergericht schwebenden Prozesse. Nach einer Verhandlung in Regensburg willigt er am 23. Juli 1532 in den Abschluss des Nürnberger Religionsfriedens, der allerdings nur bis zur Entscheidung durch ein gemeines, freies christliches Konzil dauern und nur auf die bisherigen Mitglieder des Schmalkaldischen Bundes beschränkt bleiben soll. So können sich auf dem Tullner Feld bei Wien zum Kampf gegen die Türken 80.000 Krieger sammeln. Aber inzwischen hat bereits die Festung Güns unter Niklas Jurischitz in einem wahren Heldenkampf den Sultan über 3 Wochen aufgehalten, sodass sich dieser mit einer formalen Huldigung der Stadt begnügt und seine Truppen vor Graz führt. Plündernde Türkenscharen, die durch die steirischen Täler bis an die Enns vorgedrungen sind, werden auf ihrem Rückwege durch Schertlin von Burtenbach, den Augsburger Feldhauptmann, zum größten Teil aufgerieben. Leider löst sich das deutsche Heer an der Grenze Ungarns auf, die entscheidende Abrechnung unterbleibt. So werden die Türkenschrecken auch weiterhin die östlichen Gebiete Österreichs heimsuchen.